Das Kompaktmagazin. In der rechten Szene ist das Kompaktmagazin die hässliche Schwester der jungen Freiheit. Der Verfassungsschutz stuft das Monatsheft aus dem brandenburgischen Falkensee als erwiesen extremistisch ein. Gegründet wurde es 2010 von dem Journalisten Jürgen Elsässer, der 1957 in Pforzheim in Baden-Württemberg geboren wurde. Elsässer legte eine weite Reise zurück, von einem linken Journalisten, der sich als antideutsch und antiimperialistisch verstand und früher in Konkret Neues Deutschland oder Junge Welt veröffentlichte, zu einem Propagandisten der völkischen und pro-russischen Szene. Der umtriebige Herausgeber unterstützte früh mit seinem Magazin den völkischen Ideologen Björn Höcke bei seinem Aufstieg in der AfD und befeuerte während der Flüchtlingskrise 2015 die Ängste vor Überfremdung. Das Kompaktmagazin entwickelte sich während der Pandemie 2020 bis 2022 zu einem Zentralorgan der Corona-Leugner und Impfgegner. Nach der russischen Annexion der Krim 2014 war Elsässer einer der Köpfe der Querfront, die linke und rechte Putin-Freunde zusammenführte. Auch seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine im Februar 2022 stellt sich Kompakt auf die Seite des russischen Präsidenten und trommelt für eine multipolare Weltordnung. Am 28. September 2022 veröffentlichte sogar der russische Nationalist Alexander Dugin in Elsässers Blatt einen Artikel mit dem programmatischen Titel »Die Eurasische Idee – Ein Weg zur multipolaren Weltordnung«. Auch Martin Sellner ist regelmäßiger Autor bei Kompakt. Er stellte dort im Winter 2023 in einer Videoserie seine Vertreibungspläne vor. Ebenso trifft man den rechtsradikalen Verleger Hans-Ulrich Kopp wieder. Der Spiegel berichtete am 22. März 2023 in der Recherche »Die geheimen Geldgeber des Kompaktmagazins«, dass Kopp zu einem der Unterstützer des Magazins gehören soll, das angeblich eine Auflage von 40.000 hat. Gegenüber dem Spiegel äußerte Kopp sich nicht. Der Ideologe der Kaperfahrt, Götz Kubitschek. Die Radikalisierung der AfD ist nicht ohne den rechtsradikalen Verleger Götz Kubitschek zu verstehen. Der ehemalige Bundeswehroffizier engagiert sich in der rechten Szene seit den 1980er Jahren. Bundesweit bekannt wurde er durch die Organisation von Demonstrationen gegen die Wehrmachtsausstellung und er schrieb sehr früh für die Junge Freiheit. Kubitschek gründete die Zeitschrift Sezession und den Verlag Antaios. Er zog 10 Jahre nach dem Fall der Mauer in die ehemalige DDR nach Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Er ist Mitbegründer des inzwischen aufgelösten Instituts für Staatspolitik, das vom Verfassungsschutz als rechtsextrem bezeichnet wurde.